seit dem Ende des Krieges. Wir wissen es von den seitenseitigen Nachrichten über Bombardierungen noch zur Genüge. Hamburg ist eine Ruinenstadt geworden und das Leben in einer Ruinenstadt hat kaum noch Ähnlichkeit mit unserem normalen Leben, das wir in unserer Zeit zu führen gewohnt sind. Frau Lavater, ich nehme an, dass Sie viel zu erzählen wissen. Oh ja. Sie kennen ja den schönen Ausspruch von der Frau als Hüterin des häuslichen Herdes. Mhm. Aber dieses Heiligtum ist schon lange nicht mehr Besitz einer Familie. Es ist Gemeingut geworden. Oft hat er sich in einem selbstgemachten Herd verwandelt, der in dem gemeinsamen Wohnraum mehrerer Familien steht und auf dem von morgens bis abends abwechselnd die vielen Familien kochen, die alle zusammen in eine Mietswohnung gepfercht sind. Tja, so sieht es also aus in den Ruinenstädten heute. Ja, Herr Rösler, das zu sehen hatte ich in Hamburg Gelegenheit genug. Wissen Sie, ich habe einen solchen Herd gesehen, auf dem die obligate braune Suppe. Sie ist fürchterlich und ich habe nie herausgefunden, woraus sie besteht. Neben Wäsche, Leim, Ersatzkaffee kochte. Oh Gott, Herr Rösler, dieser Ersatzkaffee. Man begreift, dass die Deutschen beinahe ihr Seelenheil hergeben für echten Kaffee. Ja. Der Besitzer der Wohnung aber, der wie die meisten Männer seinen Beruf nicht ausüben konnte, bot mir Kaffee, Wein, Brot an. Dinge, die er gegen unsere Zigaretten zu beschaffen versprach. Ach, natürlich. Sie mit Ihren Zigaretten aus der Schweiz waren natürlich unter solchen Verhältnissen ja beinahe eine Millionärin. Ja, ja, wirklich. Denn stellen Sie sich vor, eine Zigarette gilt 6 Mark. Brot kostet im Laden 35 Pfennige und im Schwarzhandel 120 Mark. Nein. Es ist also wirklich unglaublich. Da darf man sich wirklich über nichts mehr wundern. Ich sah alles das, was ich eben erlebt habe, das habe ich auch meinen Kindern nie erzählt. Ich wollte das nicht wahrhaben und habe auch meine Frau davon nicht erzählt. Die Erinnerungen sind zu schmerzlich. Wir ziehen auf endlosen Straßen durch Tage und Nächte dahin. Von Gott und den Menschen verlassen, ganz ohne Ziel, ohne Sinn. Hunger ist einfach für den Menschen, so wie ich das erfahren habe als 10-, 11-Jähriger, Verzweiflung auch. Angst bis hin, dass man meint, man wird verrückt. Das ist an der Grenze zwischen Leben und Tod. Wir wandern auf endlosen Wegen, getrieben, verfolgt vom Geschick, der trostlosen Zukunft entgegen. Wann finden wir zurück? Und wenn Sie Hunger haben, frieren Sie auch mehr. Das ist eine Kettenreaktion. Und die Wohnungen, die noch existierten, die nützten oft auch nichts, weil die Heizung nicht funktionierte. Entweder war die Heizung kaputt oder sie kriegten keine Kohle. Die Versorgung war ganz schlecht. Ein Dach überm Kopf und das tägliche Brot und Arbeit für unsere Hände. Dann kämpfen wir gern gegen Unglück und Not und zwingen das Schicksal zur Wende. Wir sind dort in die Schuppen, haben dort durchgewühlt und fanden zwischen Leichen essbares Zeug, sodass wir uns einige Wochen über Wasser halten konnten. Wir haben zwar alles verloren, doch wollen wir den Schmerz überstehen. Wir haben verzweifelt geschworen, wir wollen nicht untergehen. Es war ein Leben in permanenten Angewiesenheit von Schrecken, Entzug und einer schmerzhaften Heimatlosigkeit. Das war ja immer anwesend. Das war ja mehr unser Tenor. Wir lassen die Hoffnung nicht sinken. Wir glauben trotz Tränen und Leid, dass uns bessere Tage winken in einer neuen Zeit. Steckrüben, Steckrüben, Steckrüben. Morgens eine Scheibe Brot, eine Scheibe Steckrüben. Wenn die Bauernkinder ihr Brot rausgenommen haben oder ihr Brötchen oder was, wo das Schinken und Wurst drauf war. Also da hat man weggucken müssen. Nur ein Dach überm Kopf und das tägliche Brot und Arbeit für unsere Hände. Dann kämpfen wir gern gegen Unglück und Not und zwingen das Schicksal zur Wende. Bei uns war eine Garnison Amerikaner und da haben wir ja Kippen gesammelt. Die haben ja aus dem Finchen immer die Kippen geworfen und die haben wir vorne schwarz abgeschnitten, ne? Und dann aufgemacht und haben sie getrocknet und haben neue Zigaretten gedreht und haben sie am Schwarzmarkt wieder verkauft oder Sachen eingetauscht. Das war meine glücklichste und auch die traurigste Zeit. Ich könnte es nicht anders sagen. Die Welt soll wieder schön in Freiheit und Frieden erstehen. Die Welt soll wieder schön in Freiheit und Frieden erstehen. Hungerwinter 1946-47. Hörspiel von Gordian Mauck und Alexander Häuser. Unter Verwendung von Originaltönen und Musiken aus deutschen Nachkriegswochenschauen und aufgezeichneten Gesprächen mit Zeitzeugen. Bekanntmachung des obersten Befehlshabers der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower. Die deutsche Wehrmacht wird geschlagen werden. Immer größere Teile des Reichsgebiets werden von den alliierten Streitkräften besetzt werden, bis die nationalsozialistische Regierung und die deutschen Wehrkräfte schließlich kapitulieren oder niedergezwungen sind. Was war das Leben früher schön? Da konnte man wenigstens Bäume sehen. Doch heute gar, da sind sie alle weg. Also wenn ich zurückblicke jetzt, ist 1945 natürlich nach wie vor in Erinnerung. Für mich als 10-Jähriger. Oh, is it any wonder? Dass zum Beispiel der Eindruck, den Krieg verloren zu haben, die Mitteilung der Mutter an uns Kinder, höre ich heute noch und sehe ich auch noch vor mir. Kinder, ab jetzt wird es keinen Alarm mehr geben. Es ist jetzt Schluss mit dem Sirenengeheul. Wir haben den Krieg verloren. Wie meinst du das, Mama? Erstaunlich im Nachhinein, wie schnell man umschalten kann, als Mensch, vielleicht auch als Kind besonders, eben noch Krieg und nun kein Frieden in dem Sinne, aber kein Krieg mehr. In diesen Rundfunksendungen erhält die deutsche Bevölkerung Anweisungen für ihr Verhalten unter alliierter Besatzungshoheit und unter der alliierten Militärregierung. Solange die deutsche Wehrmacht die Befehle der Nazis befolgt, den sinnlos gewordenen Widerstand fortzusetzen, ist es unvermeidlich, dass Luft- und Landstreitkräfte der Alliierten schwere Sachschäden in Deutschland verursachen. Besatzung, Engländer um uns herum, Rotkäppchen, MP, Militärpolizei. Wir konnten kein Englisch, wir wussten nicht, was die reden. Das hörte sich schlimm an. Wir nennen das in einem Kauderwelsch. Kaugummi kauen. Wir wussten nicht, was machen die Leute, essen die ständig, die kauten da. Und ein ganz komischer neuer Geruch der englischen Zigaretten. Das habe ich alles noch so in der Nase oder so im Ohr. Das waren fremde Laute, das waren fremde Gerüche. Aber wie geht's weiter? Was passiert mit uns? Hamstern von Lebensmitteln und Schleichhandel sind unter Nazi-Herrschaft verständlich und können sogar dazu beitragen, die Nazi-Kriegsmaschine zu schwächen und das Ende des Blutvergießens zu beschleunigen. Unter der alliierten Besatzung darf es weder Hamstern noch Schleichhandel geben. Das deutsche Volk kann nicht damit rechnen, von der Militärregierung Lebensmittel, Brennstoff oder Kleidung zu erhalten. Es muss sich auf seine eigenen Hilfsquellen verlassen. Wieso drängen wir da hin? Langsam, Leute, langsam. Jeder kommt dran und haltet die Abschnitte bereit. Es kriegt keiner was, der nicht den Sonderstempel auf seiner Lebensmittelkarte vorweisen kann. Mutter, schnell, die haben das Wehrmachtsdepot aufgemacht. Was? Schnell, da müssen wir noch. Die SS ist schon lang fort. Der Bürgermeister verteilt alles. Lauf, Bur, lauf! Jedenfalls war es bei uns so, dass wir Butterschmalz bekamen. Und aufgrund unserer Familiengröße hatten wir eine Zuteilung von 2x25 Kilo Butterschmalz. Habterlich gestöhnt, 25 Kilo für einen 14-Jährigen, fest an den Bauch gepresst, ne, und dann rausgedippelt aus diesen Katakomben. Es war ja riesige Keller unter der Basilikakirche in Ottobeuren, ne. Und wie ich dann erschöpft heraus war, habe ich die hingestellt und habe mir gesagt, wie kriege ich jetzt die zweite Kiste raus? Dann kam mir der Einfall, halt, dann nimmst du jemand, der soll auf die Kiste aufpassen. Und dann gehst du rein und holst die zweite Kiste. Wie ich die dann heimbringe, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ne. Also habe ich Umschau gehalten und da war ein vertrauenswürdiger Mann war da. Ich habe ihn zwar nicht gekannt, vom Sehen her waren mir irgendwie bekannt. Er hat gesagt, ja, ich passe auf, geh du nur rein. Ne? Da bin ich rein, habe die zweite Kiste rausgeschleppt, such den Mann und meine Kiste, niemand mehr da. Ich stelle die Kiste ab und dann habe ich da ein paar Leute gefragt, ja, der Mann, ja, den haben wir gesehen, der hat die Kiste da auf die Achsel genommen und ist weggelaufen. Dann habe ich gesagt, ja. Das erzähle ich jetzt dem Verteiler da. Der wird mir ja glauben. Vielleicht kriege ich wieder die dritte Kiste als Ersatz für die gestohlene. Ne? Und ich habe da mit dem debattiert, ne? Vielleicht so 3-4 Minuten. Die Kiste vielleicht so 2 Meter von mir weg. Ich drehe mich um. Die zweite Kiste ist auch weg. Also hatte ich nichts. Und er hat gesagt, ja, da habe ich keine Zeit, wenn du nicht Obacht gibst auf deine Kisten. Da bist du doch selber schuld. Jetzt hast du eben nichts. Da bin ich heim und habe der Mutter gesagt, ich habe nichts, mir sind die Kisten gestohlen worden. Diese Schlange stehen, das war für mich ein Gräuel, denn es kam ja auch die Kälte. Und als Kind Stunden, also es ist nicht übertrieben, Stunden zu warten, bis da endlich mal aufgemacht ist. Und was besonders dramatisch ist, das ist ja die Angst, nichts mehr abzubekommen. Umsonst gestanden zu haben, was mir ja oft passiert ist. Alle mal herkommen! Die 10 oder 12 Lebensmittelkarten wurden vorher von unserer Mutter so ausgeschnitten, dass eben die jeweiligen Geschäfte wie Bäcker, wie Schlachter, wie Milchmann, wie Gemüsehändler, Eierhändler, das heißt also, wir wurden ganz gezielt wie zu einer Arbeitsbesprechung an den Tisch geholt. Unsere Mutter hatte dann die Karten Abschnitte dort schon sortiert, liegen. Und sie hat ganz klar gesagt, Antje, du gehst zu Bäcker Fettig und versuchst dort für diese Abschnitte ein Brot zu bekommen. Ist meine kleine Schwester losgelaufen. Heike, du hast den nächstnäheren Laden. Das war der Milchhändler Bäcker. Da gehst du hin und versuchst Milch für die Abschnitte und Butter zu bekommen. Günther. Du gehst zum Schlachter Sievers. Brauch schon ein bisschen weiter weg. Versuch mit diesen Abschnitten Brühe, vielleicht ein bisschen Wurst zu bekommen oder Rippen oder Knochen, was du kriegen kannst. Hier sind die Abschnitte. Und Klaus, hier sind die Abschnitte. Du gehst zum Gemüsehändler Petersen und versuchst da Kartoffeln und Gemüse zu bekommen. Und dass ihr mir bloß die Marken nicht verbummelt. Klaus, Günther. Warum gerade wir? Ruhe! Macht euch jetzt vom Acker. Schlangen bildeten sich vor den Geschäften. Und es konnte sehr gut passieren, dass man an 20. oder 30. Stelle zu hören bekam, wir haben zwar die Abschnitte, die Karten, wir haben auch Anspruch, aber es war nichts da. Ja, gut, sagen wir aus. Die meisten Männer haben schon so magere, eingefallene Backen, dass sie beim Rasieren einen Kartoffel ins Maul nehmen müssen. Stimmt, meine Frau hat erst kurz kommandiert, Brust heraus. Und auf meinem Rippen hat sie dann gelbe Rüben gerieben. Naja, wir gehen einer Hungerkatastrophe entgegen. Was werden wir in Zukunft noch alles verspeisen? Hast du schon beobachtet, was die Hund und die Katzen jetzt für einen ängstlichen Blick haben? Ja, ich verstehe. Oh, die Tiere, die haben einen feinen Instinkt. Die leiden jetzt schon alle an Bratpfannen-Neurose. Erster Tag der neuen Lebensmittelkartenperiode. Erster Tag der 1550 Kalorien. Infolgedessen ist Hochbetrieb hier in der Lebensmittelabteilung eines großen Warenhauses der Bremer Innenstadt. Hier können wir, so wie es auch viele Kunden tun, einen Spaziergang durch unsere Lebensmittelkarte unternehmen, denn hier gibt es einfach alles. Alles, was auf dieser Karte draufsteht und sogar noch ein kleines bisschen mehr. Angefangen vom Brot, dem täglichen Brot. Die einzelnen Gruppierungen der Lebensmittelkarte, vom Schwerarbeiter bis hin zum kaufmännischen Angestellten, bis hin zum Rentner, die sogenannte Sterbekarte, war so konzipiert, dass man das ausgerechnet hat, nach dem Kalorienbedarf der Menschen, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gab eben ganz unterschiedliche Karten. Das heißt also, mein Vater bekam als Handwerker und als schwerarbeitender Gipser weniger als ein kaufmännischer Angestellter. Das war eine große Ungerechtigkeit, so habe ich das damals empfunden. Und Rentner waren sozusagen so unter dem Menschen würdigen, dass sie eigentlich ohne sich selbst etwas zu organisieren, mit diesen Zuteilungen hätten sterben müssen. Schlimmer wurde es dann zunehmend Herbst Richtung 46 und katastrophal dann ganz schnell der Bruch zum absoluten Chaos, so kann ich das nur erinnern, zugehen von Herbst 46 zum Winter 46 bis hin in das Frühjahr 47. Dieses halbe Jahr hat mich bis heute verfolgt, das hat mich bis heute bedrückt. Im Nachhinein ist mir bewusst, wie viel Glück wir Deutschen eigentlich hatten mit der Niederlage, mit dem verlorenen Krieg. Und auch, dass wir diese Zeit 45, 46 überlebt haben. Hier spricht Landrat Biester, Osterholz. Ich wende mich an die Herren Gemeindevorsteher, dass sie in der Flüchtlingsfrage alles tun, dass die Unterbringung der Flüchtlinge in Ordnung ist, dass eine gerechte Verteilung des Wohnraumes vorhanden ist und dass die Flüchtlinge so weit wie irgend möglich in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Wir haben es wörtlich oft zu hören gekriegt, ihr scheiß Flüchtlinge. Ihr seid wirklich scheiß Flüchtlinge. Und haben uns wirklich so behandelt, als wenn wir Menschen zweiter Klasse waren. Nicht? Wir gehörten nicht dazu. Die Flüchtlinge bleiben hier. Sie werden unsere Mitglieder und Bürger. Sie dürfen nicht angesehen werden, als seien sie Bettler, die uns zu uns gekommen sind. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie hier Heimatsgefühl und Heimatberechtigung genießen. Ein leichtes Gruseln überkommt einen, wenn man hier diesen großen Saal betritt. Auch meinem Mikrofon geht es so, denn es zittert leicht in meiner Hand. Auf langen Tischen liegen unendlich viele Leichen und davor bezaubernde Lebewesen. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Die Leichen sind Heringe. Und die Lebewesen sind blonde, braune, schwarze, ganz bezaubernde junge Damen, die hier arbeiten. Das klingt alles sehr leicht und doch ist in diesem Saal auch sehr viel Schweres. Denn die Belegschaft dieses Betriebes hier setzt sich aus fast 80% Flüchtlingen zusammen, die hier nun eine neue Arbeit gefunden haben, zweifellos aber alle aus anderen Gebieten kommen. Macht Ihnen denn diese Arbeit hier Spaß? Sie ist auch sicher ziemlich ungewohnt. Ja, es ist gar nicht, ich passe eigentlich gar nicht hierher, denn ich bin früher zur Oberschule gegangen und nun erlauben mir das meine geltlichen Mittel nicht, dass ich die Schule weiter besuche. Was wollten Sie denn gerne mal werden? Ich wollte Ärztin werden. Ärztin? Na also mit innerer Chirurgie beschäftigen Sie sich ja hier schon reichlich. Leider bisher nur an Heringen. Ja. Na hoffentlich wird das auch mal so, wie Sie sich das erträumt haben. Ohne den Zusammenhalt der Familie, ohne den Optimismus der Mutter vor allen Dingen und den Fleiß des Vaters hätten wir es garantiert nicht schaffen können. Mein Vater hat auch immer gesagt, meine Kinder haben Respekt vor mir. Heute sage ich, wir hatten keinen Respekt, wir hatten Angst. Es war Angst, es war kein Respekt. Er war unberechenbar. Er hat auch meine Mutter geschlagen. Also er war unberechenbar. Da hat er sich immer gut dargestellt. Also wenn er meine Mutter mal geschlagen hat und die hat ein blaues Auge gehabt, wenn ein Besuch kam, dann hat er sie noch mitgenommen zur Nachbarin und dann musste sie sagen, sie ist hingefallen, sie ist gegen die Spüle gefallen oder sie ist gegen die Tür gefallen. Nicht? Da musste sie noch immer gute Miete zum bösen Spiel machen. Nicht? Das hat er erwartet. Und bei uns auch. In Berlin kommen auf 100 Männer 170 Frauen. Hinter diesen trockenen Zahlen stehen viel Leid, viel Not, viel Elend. Das ganze Frauendasein ist in materieller, geistiger und seelischer Hinsicht aus den Angeln gehoben. Die Kriegsverluste an deutschen Männern werden auf circa 7,5 Millionen geschätzt. Millionen Frauen haben also ihre Männer, Millionen Mütter ihre Söhne, Millionen Kinder, ihre Väter verloren. Was machst du da? Papa kommt nicht mehr aus dem Krieg. Die Nacht um eins kamen die Russen LKW-weise angeschwört. Sie kamen hortenweise, kamen sie zu uns in den Kellern. Sie nahmen jede Frau, jedes junge Mädel, nahmen sie her, egal wie alt, das spielte keine Rolle. Die Russen haben meine Mutter 36 Mal vergewaltigt, die ganze Nacht, den ganzen Tag. Es war so grausam, das mit anzugucken, es war nicht mehr menschlich. Meine Mutter war dann so geschwächt und so kaputt, dass wir sie mussten ins Krankenhaus bringen. Sie war total nervlich und auch körperlich total fertig. Und wenn er Hungermama doch wiederkommt. Bis dahin werden wir verhungert. Es wurde aber dann so schlimm, dass ich gesagt habe zu meiner Schwester, pass auf, ich kann einfach nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich habe die Kraft nicht mehr. Ich habe seit 2 Tagen eine Scheibe Brot gegessen, du ja genauso. Wir tun etwas, was uns der liebe Gott verzeihen wird. Hier, nimm. Was ist das? Jeder kriegt gleich viel. Keine Angst. Und ich suchte in den Arzneischränken um Tabletten. Und ich fand auch reichlich Tabletten. Ich nahm jeden ein Glas Wasser und sagte zu meiner Schwester, ich nahm sie in die Arme, es tut nicht weh. Du wirst das verkraften. Pass auf, wir kommen in den Himmel und es wird weitergehen. Wir wollten das Glas ansetzen. Ich nahm die Tabletten, nahm rein. In diesem Moment, es war wie, als wenn ein Engel käme, kam die Dame vom Haus, die uns ab und zu mal besucht hatte oder geguckt hat nach uns und klopfte und kam rein. Die Tür war ja offen, kam rein und sagte, um Gottes Willen, Kinder, was macht ihr denn da? Das dürft ihr nie wieder machen, sowas. Nein, das, so geht's nicht. Ihr müsst leben. Ich versuche, wenn ich auch nichts habe, kommt erst mal zu mir. Ich koche euch ein Süppchen. Und dann wird es weitergehen. Wir überlegen, wie es weitergehen soll. Nach einigen Tagen kam dann meine Mutter wieder aus dem Krankenhaus raus. Da haben wir uns so gefreut und haben gesagt, oh, jetzt kann es besser gehen. Jetzt wird es für uns in eine bessere Zeit, in eine bessere Zeit kommen. Mama, steh doch bitte auf. Aber leider waren wir so enttäuscht. Meine Mutter nahm überhaupt nicht an unserem ganzen Leben Anteil. Wir haben der Mutter laufend gedrängelt und haben gesagt, Mutti, du musst versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Du musst arbeiten gehen. Was soll aus uns werden? Wir alleine können das nicht mehr schaffen. Ich mit 11 Jahren, ich schaffe das einfach nicht. Ich selbst war entkräftet. Sie lag im Bett, sie wollte von nichts wissen. Und das war nur, jetzt was nur. Jetzt müssen wir für die Mutter auch noch sorgen. Auf die Marken von Mama kriegen wir so gut wie nichts. Geld ist auch keins da und vertauscht haben wir auch schon alles. Nun, das war zu Ende. Der Winter war hart. Jetzt musste weitergehen. Was wollen wir beide machen? Die Mutter nicht da, wir beide bloß alleine. Was haben wir gesagt, was machen wir nun? Wir können ja bloß betteln gehen. Blieb ja nichts anderes übrig. Dann haben wir uns früh um 5, um 6, je nachdem, wie wir aufgestanden sind, haben wir uns die Zeit genommen und sind losgelaufen. Am Tag 5 bis 8 Stunden. Manchmal nur 3 Schnitten bekommen. Und nach dem Nachhauseweg haben wir uns Brennnessel mitgenommen, die wir dann uns aufgekocht haben und haben die gegessen. Was anderes war ja nicht möglich. Schon wieder so ein Gesocks. Entschuldigen Sie. Hätten Sie vielleicht etwas Brot für uns? Macht, dass ihr abhaut, sonst schicke ich euch den Hund raus! Wir gehen dann auch sofort weiter. Und da ließ uns die Magd rein. Und wir sahen schon, wir kamen dort in die Küche rein, die aßen dort Kartoffeln mit Rotkraut und Fleisch, uns lief das Wasser im Mund zusammen. Und wir baten bloß um eine Scheibe Brot, weil wir wirklich Hunger hatten. Und da gab er der Magd die Schalen, sie soll sie auf den Misthaufen schmeißen und dort könnt ihr euch satt essen. Aber macht mir bloß den Absatz nicht dreckig. Für mich war das der schlimmste Tag meines Lebens. Der Beruf des Bauern besteht darin, für das ganze Land die Nahrung zu schaffen. Das Ablieferungssoll ist das Mindestmaß seiner Leistungen. Millionen Werktätige der Großstädte aber sind nicht ausreichend ernährt. So geht Tag für Tag ein Strom von Menschen aufs Land, mit Lastwagen, zu Fuß, mit Fahrrädern, auf der Suche nach etwas Essbarem. Für den Einzelnen, der an einem freien Tag nur für sich und seine Familie die Tour aufs Dorf unternimmt, ist dies eine fragliche Chance, seine Ernährung zu bessern. Für die Ernährung der Allgemeinheit jedoch bietet dies eine gewaltige Gefahr. Eins ist nämlich ganz gewiss, mehr Nahrung entsteht auf diese Weise nicht. Und auch nicht mehr Industrieprodukte, die gegen Nahrungsmittel exportiert werden könnten. Amsterdam heißt hingehen, anklopfen, fragen, kann ich einen Blumenkohl bekommen, kann ich ein paar Äpfel bekommen, kann ich dies bekommen, gegen Reichsmark, beziehungsweise tauschen. Tischdecken oder auch Wäsche oder auch Schmuck, was wir alles nicht hatten. Sondern wir konnten nur mit ganz wenig Geld versuchen, auf diesem Wege etwas zu bekommen. Wir sind wenigstens mit dem Zug, eine Station mit dem Zug gefahren. Die Züge waren so voll, dass die Menschen auf den Dächern gesessen haben, zwischen den Puffern, draußen an den Türen gehangen haben. Ich habe an der Tür gehangen, meine Schwester habe ich bloß festgehalten, damit sie mir nicht runterfiel. Die Züge sind durch Tunnel gefahren. Dort hat es die Menschen weggerissen, weil das zu flach alles war. Die haben geschubst und gedrängelt, die sind zwischen die Puffer gefallen. Es hat sich niemand drum gekümmert, es ging nur ums Überleben. St. Mary, we always will love you with your inspiration. Da hatten wir ein Militärcamp der USA, etwa einen halben Kilometer von unserer Wohnung entfernt. Zu essen hatte man ja nichts. Was haben wir Buben gemacht? Wir haben halt versucht, da in das Camp einzudringen und irgendwie Lebensmittel zu kassieren. Wir wussten, in 20 Minuten kommt der Posten wieder und heim. Ne? War natürlich, die Konserven waren alle in Englisch beschriftet, das ist ganz klar. Ne? Englisch konnte man nicht. Ne? Also der Freund von meinem Bruder, der nahm die Büchsen heim. Und dann haben wir eine Büchse aufgebracht. Au, gelb, das ist Fett. Wunderbar. Dann machen wir morgen Küchle im schwimmenden Fett. Haben wir also vier Büchsen aufgemacht, ausgelassen und Teig rein und im schwimmenden Fett Küchle gemacht. Ne? Mein Bruder, der hat dann ja auch zwei oder drei Büchsen heim und ich konnte ein bisschen Englisch. Und habe gesagt, also, du, das ist kein Fett, sondern das ist helle Schuhcreme. Aber ich sage nur eins, Kirchle haben wunderbar geschmeckt. Wenn man Sonntagabend durch Bremen spaziert, links liegen Trümmer, rechts liegen immer Trümmer. Jeder alte Bremer den gleichen Wunsch spürt, weg mit den Trümmern, sonst wird es immer schlimmer. Denn was man vom alten Bremen träumt, ist oft so dumm und ungeräumt. Denn heute sind Bremens Herrlichkeiten alle Trümmer. Und so wie es früher war, wird Bremen leider nimmer. Die ganze Altstadt, die ist kaputt. Und wo man hinschaut, da liegt nur Schutt. Doch so ein Aufbau, der geht schnell. Eventuell. Der Wiederaufbau, der geht schnell. Eventuell. Bei der Heimkehr durch eine abendliche Stadt um 10 Uhr, da müssen nämlich alle Leute zu Hause sein, schon, sieht man in Ruinen, von denen scheinbar nur die Außenmauern stehen, hier und da ein Licht aufleuchten. Ich wusste zuerst nicht, was das war. Ja, ja. Aber es haben sich dort einzelne Zimmer erhalten, obgleich dem Hause das Dach fehlt und die schwankende Treppe im Freien aufwärts führt. In diesen freischwebenden Zellen leben Menschen. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Denken Sie, ich habe gesehen, wie morgens aus dem einzig intakten Fenster eines gänzlich zertrümmerten Hauses eine optimistische Hausfrau ihr Staubtuch ausschüttelt. Nein. Ja, obgleich jeder Windstoß ihr den Kalkstaub durch alle Mauerritzen zurückjagte. Das ist ja fantastisch. Ja. Und rührend. Rührend, ja. Zum Glück hatten wir den kleinen Ofen aus dem Zimmer. Den haben wir einfach vor den Ofen hingestellt, das Ofenrohr in den Kachelofen rein. Und so haben wir uns dann beholfen. Und dort musste ich kochen und heizen. Das war wieder der kleine Ofen. Und da konnte natürlich den Raum nicht ausheizen. Wir haben es eigentlich dann erst gemerkt, als es grimmig kalt wurde, dass er nicht zu erheizen war. Genau, Russland liegt ein Hochdruckgebiet, dem fortwährend kalte Luftmassen entströmen, die bis nach Holland und Nordfrankreich vordringen. Durch starke Abkühlung über der im Russland liegenden Schneedecke kommt es zu Temperaturen im Allgemeinen um minus 15 Grad. Tiefste Temperatur in Bremen minus 16,2 Grad. Während des ganzen Tages zeigt das Thermometer minus 12 Grad. Ganz Norddeutschland hatte an diesem Tage noch keine Schneedecke. Schaut euch doch mal beide an, Lotte, Felix. Hier könnt ihr euer Kind nicht zur Welt bringen. Hat meine Mutter gesagt, könnt. Ihr geht mit zu uns. Hier wird das nichts in der kalten Wohnung. Na ja, da haben wir dann uns zurecht gemacht. Auf einer Seite mein Mann, auf der anderen Seite meine Mutter. Jeder hatte dann eine Tasche mit, wo das Nötigste drin war, was wir am Anfang brauchten. Und da sind wir zu meinen Eltern. Im Schneegestöber losmarschiert. Naja, und bei meinen Eltern, dann ging das ganz schnell. Da wurde das Sofa aus der Wohnstube geräumt und da kam das Bett hin. Na, und dann ging das dann wieder los, dass mein Mann immer wieder die Hebamme holen musste. Und da ging das wieder los, Stillstand, gehen, kommen. Bis abends um 8, dann hat sie gesagt, also das schaffen wir nicht mehr, das ist jetzt hier zu gefährlich. Wir müssen Arzt holen. Na, mein Mann, der wurde weiß wie eine Kalkwand. Den hat es vielleicht alles mehr mitgenommen als mich. Ich war ja so kaputt. Mir hat das gar nichts mehr ausgemacht. Ich dachte mal, komm, was will halt so ein gesundes Kind? Als ich den kleinen Kerl hier hatte, war alles vergessen. Ja, ich habe gesagt, das ist aber schön. Und da hat der Arzt Ralf gesagt, nein, das ist mir noch nicht passiert. Dass eine Frau nach so einer schweren Geburt sagt, das ist schön. Naja, und als ich dann versorgt war, dann wurde mein Mann geholt. Er wusste ja nur nicht, was es war. Eine voller Spannung kam. Natürlich war die Freude groß. Ne? Beide gesund und ich konnte schon wieder lachen. Und dann waren wir beide glücklich. Im Zeichen der Kältekatastrophe. Der bitterste Frost seit Jahrzehnten lähmte Wirtschaft und Verkehr, gefährdete Leben und Gesundheit. Ich bin ein Großstadtkind aus Frankfurt am Main. Bald werde ich 14 Jahre alt. Seit 7 Jahren kann die Mutter uns nur das geben, was sie auf die Lebensmittelmarken erhält. Das ist wenig. Ich bin nur selten so ganz satt geworden. Das tut der Mutter leid. Oft gibt sie mir von ihrem Teil noch etwas ab. Die beiden letzten Jahre waren besonders schlimm. Wir haben uns Lappen um die Fiese gemacht, damit wir überhaupt nicht die Fiese erfroren. Weil Schuhe hat man nicht mehr und den letzten haben wir uns noch weggegeben. Und da war das blanke Eis an den Wänden. Das war wirklich das blanke Eis. Fenster war ja auch keine Doppelfenster, sowas hat es da auch nicht gegeben. Wir haben wenig Geld. Unsere Kleidung ist aufgebraucht. Neues gibt es nicht. Das Heizmaterial ist sehr knapp. Wir suchen das Holz aus den Trümmern. Wir haben eigentlich alles, was nicht nied- und nagelfest war, mitgenommen. Das waren also Gartentore, das waren Gartenbänke, wenn überhaupt, das waren Baumstumpfen, das waren irgendwelche Pfosten und Latten und Eisenbahnschwellen, alles, was irgendwie aus den Fabrikgeländen oder aus militärischen Lagern haben wir gestohlen, geklaut. Und du kleines Mädchen, du hast ein freundlicheres Gesicht. Hm? Sag mal, muss man bei dir auch erst was kaufen oder sagst du mir auch sowas? Nö, kaufen muss man. Was hast du denn? Was hast du denn? Noch klein, da hat man ein bisschen. Nee, Jan. Was kostet das, nee, Jan? Nee, Jan 20. Dann gib mal eine Rolle her. Dankeschön. Und was verdienst du am Tag? Ach, komm auch ganz auf an. Und manchmal mit Judy, da haben wir 50 Mal. So. Manchmal kommt auch ja nichts. Und wie heißt du? Irka Schmidt. Hast du noch eine Mutti? Ja. Wo wohnst du? Reuchtturm, erster Haus. Was ist jetzt schon wieder los? Hallo, Frau Schmidt. Ja, was wollen Sie denn? Ja, ist wegen der Erika. Ist dem Kind was passiert? Nee, kommen Sie immer runter. Ja, wo sind Sie, von der Polizei? Nee, keine Angst. Also ich bin vom Rundfunk. Sag ich Ihnen gleich, ne? Kommen Sie immer runter, ja? Wissen Sie darüber Bescheid, dass sie so schwarz verkauft? Ja, warum denn nicht? Na, ich weiß ja nicht, so als Mutter. Ja, wir müssen doch leben. Kriegen Sie sonst kein Geld? Was soll man denn sonst leben? Nö, mein Mann ist in Russland in Gefangenschaft. Ah. 4 Kinder habe ich noch, die Erika ist die Älteste. Ich selbst kann nicht weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. Ich kann sie ja nicht verhungern lassen, die Kinder. Haben Sie keine Angst mal um das Mädchen? Auch Angst. Die kann gut laufen, wenn die Polizei kommt. Ja, ich meine mal so viel später. Ach je, so oder so kaputt, ob das jetzt oder wann? Na ja. Ich meine, jetzt können wir wenigstens leben, wenn sie so auf den schwarzen Markt geht und ein bisschen was verkauft, ne? Muss ja nur schließlich sein. Es ging zu Weihnachten zu. Ich sage, wir wollen da wenigstens die Mutter, wenn sie schon für uns nichts übrig hat, ihr eine kleine Freude machen. Da haben wir alles zusammengesucht, was wir noch hatten. Schuhe, Puppen, was meine Schwester hatte, Bekleidung, die wir noch zum Teil abgeben konnten. Naja, wir hatten eigentlich die Vorstellung, als Familie schon etwas weihnachtlich zu gestalten. Aber meinen Eltern war es nicht so. Mein großer Bruder war in Stalingrad gefallen. Der andere Bruder, der war noch vermisst in Russland. Also sie hatten überhaupt keinen Nerv. Und da hatten wir uns entschieden, wir gehen über die Weihnachtssachen in unsere Wohnung, dass wir für uns wenigstens ein kleines bisschen Weihnachtsstimmung haben konnten. Ich bin der Dolmetsch tausender Kinder und wiederhole: Friede für alle Völker und Glück für alle Menschen. Weihnachten ist das Fest der Liebe und das Fest der Kinder. Und deshalb soll zur Christmesse der Dank deutscher Kinder für all eure Liebe zu euch über das Meer hinüberschallen. Groß ist unsere Freude, unsere Weihnachtsgrüße auch unseren jungen amerikanischen Freunden übermitteln zu dürfen. Und wenn ihr fragt, wie es uns hier in Deutschland geht, so müssen wir darauf antworten, dass die deutsche Not groß ist und dass diese Not alle Menschen in unserem einstmals so schönen Vaterland bedrückt. Euch sind wir dankbar für alle Hilfe, die ihr unserem Volke und damit uns Kindern zuteil werden lasst. Naja, und dann haben wir gegen Abend, haben wir uns dann eben vor das Bäumchen hingesetzt, in eine Decke gehüllt, ich hatte einen Jungen im Arm und mein Mann war ein bisschen gekuschelt, in die Decke eingewickelt, haben Weihnachtslieder gesungen für uns und das war unser schöner, heiliger Abend. Da war meine Mutter unnachgiebig. Der Tannenbaum musste her, aber nur als Attrappe. Unser Vater als Handwerker. Er hat aus einem alten Besenstiel dann Löcher reingebohrt und hat dort in diese Löcher so künstliche Zweige und Äste angebastelt. Und da wir noch einen alten Bestand hatten von Lametta und Kugeln und auch, ich sehe das heute noch vor mir, die Tannenbaumspitze, das war so ein silberner Vogel. Und einfach eine so schöne Stimmung, zumal wenn wir dann alle so herumstanden und mein Vater anfing mit seiner Mundharmonika meines Lieder zu spielen. Nicht? Da könnte ich heute noch heulen. Nicht? Da kann man sich leicht vorstellen, um was für Dinge sich die Tischgespräche hauptsächlich drehen. Wie verschafft man sich Essen? Und Wärme. Ja. Die Holzbeschaffung, das ist ein sehr wichtiges Kapitel. Dann wurde auch vom ältesten Sohn erzählt, der die ehrbare Beschäftigung eines Kohlenherunterwerfers ergriffen hatte. Kohlenherunterwerfer? Ja, eben. Ich wusste auch nicht recht, was das war. Und dann wurde mir aber erklärt, dass diese Spezialisten, deren es viele gibt, auf dem Bauche liegend in den Kohlenwagen mitfahren und an den Stationen Kohlen zu den dort Wartenden herunterwerfen. Dafür wird dann ihnen Geld heraufgereicht. Ja. Und da Verständnis für die Not des Mitmenschen im heutigen Deutschland die auffallendste Eigenschaft ist, so drückt das Personal des Zuges ein Auge zu. Es heißt, dass die Kohlenfirmen im Ruhrgebiet mit 1/3 Verlust bis zur Endstation rechnen. Tja, also was für ein aus allen gewohnten Bahnen geratenes Leben. Und wann haben Sie die Läuse entdeckt? Am anderen Morgen, als ich die Betten mache. Da nehme ich das Nachthemd und sehe mal genau hin. Und richtig, da finde ich Läuse drin. Hauptsächlich in den Nähten. So klein sie auch sind, ich habe sie doch gefunden. Die kleinen Mörder sind bei weitem kein Tausendstel Millimeter groß und können doch einen Menschen töten. An dieses gefährliche Zeug kann man heute in jedem Gedränge kommen. Auch du, vermeide und töte die Laus. Sonst tötet sie dich. Schütze dein Leben und das Leben der anderen. Fleckfieber droht. Und das ging eigentlich alles gut, er war gesund, er hat sich ganz normal entwickelt. Also so wie man sich ein Kind vorstellt, auch heute noch, so hatte er sich entwickelt. Ich habe ja gestillt die ganze Zeit. Und auf einmal hatte er sich doch etwas erkältet. Naja, hat man erst mit Hausmitteln versucht. Unser Felix will schon wieder nicht trinken. Und er ist so still. Das war der letzte Holzscheit. Aber ich zieh noch mal los. Ich komme nicht ohne irgendwas Brennbarem nach Hause, verdammt noch mal. Und dann wurde es eben etwas schlimmer und da bin ich zum Arzt. Und da hat er gesagt, also, es ist besser, sie bringen ihn ins Krankenhaus, dort gibt es Medikamente. Denn sonst gab es ja sonst nichts. Und das war alles soweit gut. Bis auf einen Abend, als wir kamen. Und ich bin wie immer schnell auf die Türe zu, ins Zimmer. Und ich hatte schon die Hand an der Türklinke, hält mich der Arzt am Arm zurück und sagt, Frau Schelski, Ihr Sohn ist gestorben. Das war erstmal ein Schock und dann muss ich irgendwie mich geäußert haben, wir wollten den doch mitnehmen oder wir wollen den doch abholen. Und da hat er zu mir gesagt, ja, Sie können mitnehmen. Nein, ich sollte ihn sogar mitnehmen und dem Kinderwagen auf den Friedhof fahren. Und das war natürlich zu viel für mich, da war erstmal alles aus. Es kam eine Absage nach der anderen, es gab keinen Sarg. Und der eine Sarghändler, der hat mich dann in ein Gespräch verwickelt. Naja, und dann kam eben das Angebot von ihm, wenn ich ihm die vollständige Säuglingsausstattung bringe, samt Essen und Kleiderkarte, dann könnte er mir einen Sarg besorgen. Ich habe sofort Ja gesagt, als ich das hörte. Hab nicht überlegt, wie ich das schaffe oder wie wir das schaffen wollen oder können. Für mich war die Hauptsache ein Sarg, dass der kleine Mats ordentlich unter die Erde kam. Ich konnte mir nicht vorstellen, einfach in eine Tuch oder in irgendwas eingewickelt zu werden und einfach in die Erde verbuddelt. Ich hätte nie wieder Ruhe gefunden, wenn ich nicht alles versucht hätte, um einen Sarg zu bekommen. Und dann sind wir eben abends mit den Handwerkern beide los und haben den Sarg abgeholt, dass der Junge eingesorgt werden könnte. Das war natürlich auch ein sehr schwerer Gang für uns. Ich habe in der ganzen Zeit nie mit jemandem darüber gesprochen. Das war das erste Mal, dass ich mich geäußert habe und mich damit wieder so beschäftigt habe. Und das wird man auch nie wieder los. Und man wird so verhärtet, so hart im Leben, dass man vieles alles hart anpackt, wo man sie sagt, wo man kein Gefühl das hat oder Verständnis dafür hat, da, was man haben müsste. Man hat das einfach nicht, weil das Leben so hart war. Wir haben uns es selbst eingebrockt. Wir haben den Krieg angezettelt und wir haben diese Folgen jetzt auch zu tragen. Wir wussten ja nicht, dass es auch in anderen Ländern, die zwar zu den Siegermächten gehörten, aber dass dort ebenfalls große Not war. Es wurde überhaupt nicht gesprochen. Und wissen Sie warum? Ich kann es Ihnen heute erklären. Man war nur damit beschäftigt, bloß wieder neu anfangen. Ich glaube natürlich auch, dass dieser schnelle Wiederaufbau dazu ja eben auch diente, dem Vergessen Vorschub leisten zu können. Das waren ja die neuen Häuser auf den Grabesstätten. Im Grunde genommen wurde das ja zugedeckt. Wir haben zwar alles verloren, doch wollen wir den Schmerz überstehen. Wir haben verzweifelt geschworen, wir wollen nicht untergehen. Wir lassen die Hoffnung nicht sinken, wir glauben trotz Tränen und Leid, dass uns bessere Tage winken in einer neuen Zeit. Aber ein Dach überm Kopf und das tägliche Brot und Arbeit für unser Ende, dann kämpfen wir gern gegen Unglück und Not und zwingen das Schicksal zur Wende. Die Welt soll wieder schön in Freiheit und Frieden erstehen. Die Welt soll wieder schön in Freiheit und Frieden erstehen. Solange sich was bewegt, habe ich immer Hoffnung. Hungerwinter 1946-47. Hörspiel von Gordian Mauck und Alexander Häuser. Unter Verwendung von Originaltönen und Musiken aus deutschen Nachkriegswochenschauen und aufgezeichneten Gesprächen mit den Zeitzeugen Lotte Schelsky, Günter Kammeyer, Edith I. geborene Mischke, Jutta Heinrich, Ursula Stensali, Gordian Mauck Senior und Martin Schneider. Es sprachen Martin als Kind, Erwin, Ediths Bruder, Klaus, Moritz Felden. Martins Schwester, Tonka Scheying. Günther als Kind, Levi Wessel. Gordian als Kind, Benedikt Vater. Lotte, Mutter Kammeyer, Christina Felicitas Scheying. Felix, Hauptpachtmeister Finke, Klaus Kuschinski. Bauer, Eduard Mischke, Hartmut Fischer. Mutter Schelsky, Mutter Mischke, Nachbarin, Sprecherin, Mariam El-Gussein, Bürgermeister, Johannes Hitzelberger und andere. Musik, Susanne Maria Hempel, Regieassistenz, Janine Lüttmann und Eva Solloch. Regie, Gordian Mauk. Ton und Technik Markus Freund, Markus Huber und Josuel Teegarten. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2011.